Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin heute Abend hierher nach Homburg gekommen, um Ihnen zu erklären, warum ich glaube, dass weniger EU manchmal mehr Europa sein könnte. Aber lassen Sie mich ein paar Worte vorab verlieren. Ich habe mit Freude gehört, dass Sie hier kommunal recht aktiv sind und weitgehend antreten. Das finde ich sehr schön. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist sehr schön, wenn wir ins Europäische Parlament einziehen. Ich persönlich fände das auch ganz nett, wenn wir denn so erfolgreich sind, dass ich da auch sitze. Nur die AfD wird das erstmal bedingt weiterbringen und möglicherweise zumindest nachhaltig erstmal nicht weiterbringen. Wo wir wirklich was bewegen können, das ist dann, wenn wir flächendeckend in die kommunalen Vertretungen einziehen. Denn da werden wir deutschlandweit hunderte Leute in Position bringen, in politisch verantwortliche Positionen. Und diese AfD-Mitglieder werden dort Entscheidungen für die Bürger und mit den Bürgern hoffentlich treffen. Und ich glaube, dass uns das tief in der Bevölkerung verankern wird, dass uns das einen politischen Unterbau gibt, der dafür sorgen wird, dass wir die Partei auch von unten nach oben weiter aufbauen können. Und deshalb glaube ich, dass diese Kommunalwahl in vielerlei Hinsicht, findet ja in insgesamt 9 Bundesländern statt, in vielerlei Hinsicht sehr viel wichtiger für die Alternative für Deutschland ist, als es die Europawahl sein wird. Das aber nur vorweg als kleine Bemerkung. Deshalb freut mich das sehr, dass Sie da so engagiert antreten. Nun zum Thema Europa, Europäische Union. Und da gilt es erstmal zu bemerken, dass Europa und die Europäische Union nicht dasselbe ist. Das ist vielmehr etwas grundsätzlich Verschiedenes. Europa ist sehr viel größer als die Europäische Union. Europa ist ein Kontinent und Europa steht auch gar nicht zur Debatte, denn jemand, der gegen Europa ist, der ist eigentlich ein Idiot, weil Europa nun mal ein Kontinent ist und das wird es auch vorerst bleiben. Wenn uns also immer wieder unterstellt wird, wir seien gegen Europa, dann ist das schlicht Unfug, weil wir ja nicht halb so dämlich sind, wie man uns mit diesem Satz unterstellen möchte. Wir haben allerdings Kritik an der Europäischen Union, so wie die Europäische Union derzeit aufgestellt ist, so wie sie sich derzeit selbst den Bürgern verkauft. Die Europäische Union ist ja angetreten mit recht hehren Zielen. Menschenrechte, Bürgerrechte, das sind so Schlagworte, die man täglich aus Brüssel vernehmen kann. Und da muss man sich dann als AfD insbesondere belehren lassen, dass man selbst, also heute Morgen hatten wir gerade wieder so einen Fall. Also Frau Gabracht hatte heute an der Podiumsdiskussion mit Elmar Brok, einen für einen Europapolitiker recht bekannten CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen, wo immer wieder betont wurde, dass doch die Bürger demokratische Parteien wählen sollten. Es wurde die AfD dann nicht direkt angesprochen, aber was gemeint war, war klar. Nun, diese Europäische Union hat zuallererst mal ein ganz gewaltiges Demokratiedefizit. Und ich will Ihnen das versuchen, kurz zu erläutern. Die Europäische Union hat ja zentral erstmal eine Europäische Kommission. Die Kommission besteht aus einem Kommissar aus jedem Mitgliedsland, also insgesamt 28 Kommissare. Und da stellt Luxemburg, Zypern oder Malta eben einen Kommissar so gut wie Deutschland oder Frankreich das tun. Das ist nun schon ein Verhältnis, bei dem man sich Gedanken über die demokratische Zusammensetzung eines solchen Gremiums machen könnte. Denn diese Europäische Kommission ist sozusagen die Regierung der Europäischen Union, die Exekutive. Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Zeit in der Schule, dann haben wir alle irgendwann mal gelernt, eine Demokratie, das ist unter anderem Gewaltenteilung. 3 Gewalten gibt es da. Die Exekutive, ich sprach eben davon, die Europäische Kommission. Die Legislative, das ist immer das Parlament. Das ist in Europa das Europäische Parlament, bestehend aus rund 750 Parlamentariern. die eben auch nicht nach dem Prinzip einer gleichen Wahl zusammengesetzt werden. Dort gilt das Prinzip One Man, One Vote, gilt dort nicht, sondern die Stimme eines Maltesers ist 10-mal so viel wert wie ihre. Das ist Demokratie nach Maßgabe der Europäischen Union. Sie sind genau 1/10 eines Maltesers wert. Die Spanier haben es noch ein bisschen schlechter getroffen, das mag manchen von uns trösten. Aber ich sprach ja eben von dieser Gewaltenteilung. Die Europäische Kommission hat das alleinige Gesetzesinitiativrecht im Europäischen Parlament. Und was heißt das? Sollte also die AfD in das Europäische Parlament einziehen, und das scheint ja doch recht gewiss, dann wird sie nur über jene Gesetze dort abstimmen können, die die Europäische Kommission für abstimmungswürdig erachtet. Und was heißt das in der Praxis? Wenn die Europäische Kommission vorher weiß, dass das Europäische Parlament nur darüber abstimmen kann, was sie dem Parlament vorlegt, dann gibt es natürlich reichlich Möglichkeiten, sich vorher darüber zu informieren, wie denn dieses Abstimmungsergebnis am Ende wohl aussehen könnte. Und damit entscheidet letztlich ausschließlich die Kommission darüber, was im Europäischen Parlament entschieden wird. Das ist eine Verquickung von Exekutive und Legislative und damit ganz grundlegend, wirklich Basics, Demokratie ganz zu Beginn. Da hat man es schon versaubeutelt. So funktioniert Demokratie nicht. Das geht so nicht. Und stellen Sie sich vor, wir hätten solche Zustände in Deutschland. Die Bundesregierung würde ausschließlich darüber bestimmen, was der Deutsche Bundestag abstimmen darf oder was er lieber lässt. Na, das wäre ein Geschrei. Aber in Europa gucken wir uns das an. Und aus dem Europäischen Parlament kommen 80% unserer Gesetze hier in Deutschland. Und zwar nicht nur auf Bundesebene, nein, auch nach unten hin pflanzt sich das fort. 80% dessen, was Sie an Gesetzen zu beachten haben, kommt aus Brüssel und letztlich damit aus der Feder der Europäischen Kommission. Aber alle anderen Gremien in der Europäischen Union sind eigentlich noch schlimmer, weil sie eben genauso besetzt sind wie die Europäische Kommission, nämlich mit jeweils einem Vertreter aus jedem Land. Und damit ist das Gewicht Deutschlands eben im Europäischen Rat oder dem Rat der Europäischen Union oder dem EZB-Rat und all solchen Institutionen völlig unzureichend wiedergegeben. Wir haften für 27% des Kapitals in der Europäischen Zentralbank. Aber wir haben nur eine einzige Stimme, ebenso viel wie Malta oder Zypern. Und das ist Demokratie nach Maßgabe der Europäischen Union. Und deswegen sage ich, es genügt eigentlich nicht mal ansatzweise den Ansprüchen, die wir an die Demokratie in Deutschland erheben. Aber es sind nicht nur demokratische Defizite, es sind weitergehend auch Rechtsstaatsdefizite, die wir in der Europäischen Union zu beklagen haben. Ich will kurz an ein paar Dinge erinnern. Sie werden sich an das meiste davon erinnern. No bailout. Keiner haftet für die Schulden des anderen. So steht es ausdrücklich im Vertrag von Lissabon. Geschichte. Gebrochen. Ohne großen Aufschrei. 60-mal ist der Vertrag von Maastricht, die Maastricht-Kriterien gebrochen worden im Euro. 60-mal. Bis auf ein paar Zeitungsartikel, die das bedauert haben und die Verantwortlichkeit der Deutschen dabei herausgestrichen haben, zu Recht, ist nichts geschehen. Haben Sie irgendwann gelesen, dass irgendein Gericht sich darüber beklagt hätte, gar eine Entscheidung getroffen hätte, die für die Zukunft etwas anderes vorschreibt? Nein. Keine Staatsschuldenfinanzierung durch die Europäische Zentralbank. Herr Draghi hat auch das längst hinter sich und hinter uns gelassen. Und er hat neuerdings etwas ganz Neues angekündigt. Denn daran ist die Europäische Union und all alle ihre Institutionen wirklich hervorragend. Wenn man glaubt, es geht nicht mehr schlimmer, dann kommt irgendjemand um die Ecke und hat eine neue Idee. Und Herr Draghi hat nun wirklich eine fantastische Idee. 1 Billion Euro, so kündigt er an, will er demnächst nicht nur den Staaten geben, die er schon seit Jahren finanziert. Nein, jetzt geht er einen Schritt weiter. Die Finanzierung von Unternehmen soll dazukommen. Und das ergibt ja auch aus seiner Sicht Sinn. Wenn das Geld, was er in die maroden Staaten schüttet, nicht mehr bei den Unternehmen ankommt, weil es bei den Banken irgendwo versickert, dann muss eben auf andere Weise die Liquidität der Unternehmen hergestellt werden. Und das möchte Herr Draghi jetzt auch durch die Europäische Zentralbank leisten. Und ich sage Ihnen auch voraus, was jetzt als nächstes dann in ein paar Jahren kommt, und das ist die gute Mitteilung für Sie. Danach kommt nur noch die Hilfe für die Konsumenten, und das sind Sie alle. Also warten Sie getrost darauf, dass Herr Draghi irgendwann vielleicht auch Sie rettet. Konsequent wäre es allemal. Aber das alles sind Rechtsbrüche. Und man könnte sagen, jetzt sind so viele geschehen, warum sollte uns das bekümmern? Wir leben ja alle noch. Nun, unsere Vorfahren haben irgendwann mal für die Demokratie, für den Rechtsstaat gekämpft, geblutet. Das ist nämlich etwas, was man nicht in Euro oder in D-Mark bezahlt, den Rechtsstaat oder die Demokratie, wenn man es denn irgendwann mal verloren haben sollte. Und es ist ein ziemlich singulärer Akt, dass 1989 die DDR einfach so ohne größere Revolution in diesen Zustand überführt werden konnte. Wir können nicht darauf vertrauen, dass das beim nächsten Mal wieder so läuft. Und dann Rechtsstaat, das ist eben ein Staat, in dem jeder sein Handeln am Recht zu orientieren hat. Und das gilt auch für den Staat. Und der Staat, beziehungsweise die Europäische Union, macht hier das exakte Gegenteil. Sie handeln, stellen fest, dass sie gegen Recht verstoßen haben und schlussfolgern messerscharf, dass sie das Recht jetzt ihrem Handeln anpassen. Das, meine Damen und Herren, ist das exakte Gegenteil. Nicht das Handeln dem Recht anzupassen, nein, das Recht dem Handeln anzupassen. Das ist die Art und Weise, wie Herr Draghi inzwischen Politik macht, obwohl das nicht seine Aufgabe ist. Das ist die Art und Weise, wie Herr Schulz, Herr Juncker, Herr Barroso und wie sie nicht alle heißen, auf unserem Rücken mit unserem Geld Politik in der Europäischen Union gestalten. Warum haben Sie es hier? Ja, es ist tief im Süden hier. Meine Damen und Herren, und das macht mir sehr viel mehr Sorgen als 1 Billion oder 2 Billionen Euro. Das ist nur Geld. Und Geld, das kann man heutzutage drucken. Das ist nicht weiter schlimm. Nein, aber im Ernst, Geld, wissen Sie, Geld, das ist, das wir da reingeschüttet haben, das ist ohnehin weg. Und es lohnt sich nicht, darüber zu weinen. Und auch die Alternative für Deutschland, das will ich hier ganz klar sagen. Auch wir bringen dieses Geld nicht wieder zurück. Das, was wir vorschlagen, ist lediglich die Begrenzung von Schaden. Das ist nicht die Wiedergutmachung von Schaden. Das Geld, was nach Griechenland über direkte Zahlungen, über Umwege durch die EZB geflossen ist, das kommt nicht wieder oder allenfalls tröpfchenweise in ganz, ganz kleinen Dosen. Und ich glaube, es wäre auch falsch, denn wenn wir den Griechen tatsächlich dieses Geld abnötigen würden, sie kämen wohl die nächsten Jahrzehnte nicht mehr auf die Beine. Und ich glaube, dass wir dieses Geld gerne verloren geben können und sollten, denn wir werden in der Lage sein, ohne dieses Joch des Euro sicherlich auch wieder zu neuer Blüte aufzuleben. Aber ich mache mir große Sorgen, dass wir dabei die Demokratie oder gar den Rechtsstaat verlieren. Das würde mich sehr viel mehr bekümmern, denn ich befürchte, dass wenn wir diese beiden Dinge verlieren, wir sie über die nächsten möglicherweise 2 Jahrzehnte nicht wiedererlangen würden. Das jedenfalls zeigt ein Blick zurück in die Geschichte, wenn man sich ein bisschen damit vertraut macht. Es gibt ein Thema, was recht bald nach der Wahl zum Europäischen Parlament eine große eine hoffentlich große Rolle spielen wird für die Alternative für Deutschland, für die Bürger und hoffentlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das ist das transatlantische Freihandelsabkommen, das sogenannte transatlantische Freihandelsabkommen. Ich sage so genannt, weil dieses Freihandelsabkommen den Namen Freihandelsabkommen nicht verdient, weil das mit freiem Handel nur ganz bedingt zu tun hat. Denn es geht dabei nicht um freien Handel. Es geht dabei um die Interessen von, beziehungsweise das Durchsetzen von Interessen, insbesondere großer internationaler Konzerne, gegen die Interessen von Staaten und vor allem der Bürger in diesen Staaten. Häufig wird das so dargestellt, als sei das mehr ein Problem USA gegen Europa. Das ist es in meinen Augen nicht. Sondern in meinen Augen ist es tatsächlich so, dass Siemens auf derselben Seite steht wie General Electric oder Ford oder Mercedes-Benz und dass die Bürger in den USA und wir hier in Deutschland und in Europa gleichfalls auf derselben Seite stehen. Und ich will Ihnen kurz erklären, warum das nach meinem Dafürhalten so ist. Es geht beim transatlantischen Freihandelsabkommen nach allem, was wir wissen, und das ist nicht sonderlich viel bedauerlicherweise, weil die Verhandlungen im Geheimen stattfinden, weil es eben schädlich wäre, wenn die Öffentlichkeit zu früh zu viel erfahren würde. Aber das, was wir daraus wissen, das reicht, um beunruhigt zu sein. Und zwar geht es darum, dass es einen sogenannten Investorenschutz geben soll, der also Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Investitionen auch zukünftig in Umsatz umzusetzen. Und der Regierungen davon abhalten soll, diesem Umsatz oder diesem sogenannten freien Handel zu viele Hürden in den Weg zu legen. Und nun gibt es viele Dinge, die freien Handel behindern können. Also neue Arbeitnehmerschutzrechte beispielsweise können durchaus Handel behindern. So jedenfalls die Sichtweise des ein oder anderen Unternehmers. Umweltschutzstandards können den Handel behindern. Verbraucherschutzrechte können den Handel behindern. Datenschutzrechte, auch das ist manchmal hinderlich, wenn man frei handeln möchte. Und nun ist vorgesehen, ein sogenanntes Schiedsgericht zu installieren, also keine ordentliche Gerichtsbarkeit, keine staatliche Gerichtsbarkeit, sondern ein Schiedsgericht, das übrigens auch eine Besonderheit aufweist. Dieses Schiedsgericht weist die Besonderheit auf, dass es im Geheimen verhandeln soll, die Klagen, die dort anhängig werden, zwischen Unternehmen und Staaten. Das ist nun auch wieder höchst bedenklich, weil es einen Grundsatz in einem Rechtsstaat gibt. Und das sind öffentliche Gerichtsverhandlungen. Warum ist das wichtig? Und wenn Sie beiden sich streiten und Sie treten als Richterin auf und das Ganze findet hinter verschlossenen Türen statt, dann gibt es am Ende ein Urteil und niemand weiß, ob Sie willkürlich gehandelt haben, geurteilt haben oder ob Sie sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, zwischen den beiden Parteien ein faires Urteil zu fällen. Wenn Sie aber wissen, dass Sie von Presse und Öffentlichkeit beobachtet werden, weil die Verhandlung öffentlich ist, dann werden Sie sich diese Mühe geben müssen. Das geht gar nicht anders. Aber ein Gericht, was hinter verschlossenen Türen verhandelt, muss das eben nicht tun. Und genau ein solches Gericht ist vorgesehen, um die Fälle zu entscheiden, die dort zwischen Unternehmen und Staaten verhandelt werden sollen. Das macht mir als Juristen Sorgen. Und ich weiß auch nicht, warum das notwendig ist. Haben wir als Bürger, gegen die letztlich dort verhandelt wird, denn wir sind Teil des Staates, wir sind Träger dieses Staates, haben wir nicht einen Anspruch zu wissen, was dort verhandelt wird und warum so entschieden wird, wie dann letztlich entschieden wird? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das zwingend erforderlich ist. Denn in Zukunft werden Unternehmen möglicherweise gegen Staaten deshalb klagen, weil wir neue Umweltstandards hier in Deutschland erlassen haben, weil wir neue Arbeitnehmerschutzrechte erlassen haben, weil wir Datenschutzrechte verbessert haben, weil wir Bürgerrechte, weil wir Konsumentenrechte verbessert haben. Dort werden sich Unternehmen in ihrem Gewinnstreben möglicherweise ungerechtfertigt begrenzt fühlen und werden den Schaden, der aus solchen Gesetzen entsteht, dann vom Staat, von uns ersetzt verlangen. Und das Ganze wird hinter verschlossenen Türen verhandelt und entschieden und wir bekommen am Ende nur noch die Rechnung präsentiert. Das ist das sogenannte transatlantische Freihandelsabkommen, so wie es derzeit vorgesehen ist und verhandelt wird. Nun, auch wenn wir im Europäischen Parlament vertreten sind, werden wir keine Gelegenheit bekommen, den genauen Verhandlungsstand zu erfahren, weil auch für Parlamentarier diese Verhandlungen nicht öffentlich sind und auch Parlamentarier in diese Unterlagen keinen Einblick nehmen können. Aber man wird vielleicht doch den ein oder anderen Kontakt knüpfen können und an die ein oder andere neue Information herankommen können. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe als AfD-Parlamentarier sein wird, diese Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, an die Presse zu bringen, den Bürgern klarzumachen, was dort verhandelt wird, weil ihr Schicksal dort zum Teil verhandelt wird und weil es direkt in das Leben der Menschen, der Verbraucher eingreifen wird, wenn dieses Freihandelsabkommen so unterzeichnet wird, wie es derzeit vorgesehen ist. Und deshalb sehe ich, das ist für mich persönlich die erste Aufgabe der AfD im Europäischen Parlament, dass diesem Thema zu einer Öffentlichkeit zu verhelfen, was bislang völlig ungenügend passiert. Ein zweites, relativ aktuelles Thema, die Ukraine. Auch ein Thema, bei dem sich die Europäische Union nach meinem Dafürhalten nicht besonders mit Ruhm bekleckert hat. Aber ich will vielleicht etwas weiter vorne anfangen, und zwar im Jahre 1990. So lang geht nämlich die Vorgeschichte dieses Ukraine-Konflikts zurück. 1990 ist in den 2+4-Verhandlungen durch führende deutsche Politiker, Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl, den russischen Verhandlungspartnern klar signalisiert worden, die Europäische Union, die NATO, würde nicht nach Osten erweitert werden. Es ist nicht völkerrechtlich verbindlich zugesichert worden, aber es ist deutlich signalisiert worden, dass man das nicht vorhat. Die Halbwertszeit dieses Versprechens kennen wir alle. Sowohl Europäische Union wie auch NATO sind sehr, sehr schnell bis an die Grenzen Russlands erweitert worden. Die Russen haben das vielleicht auch mangels Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, relativ friedlich akzeptiert. Die Russen haben in derselben Zeit hinter sich gebracht den Zerfall ihres eigenen Großreiches, zumindest in wesentlichen Teilen, auch friedlich. Ein beachtenswerter Vorgang, dass eine Großmacht sich so relativ friedlich auflöst, wie Russland bzw. die Sowjetunion es getan hat. Nicht vollständig, das ist klar. Es hat auch einiges an Kritikwürdigem dort gegeben von russischer Seite. Aber verhältnismäßig, wenn man das mit anderen Großreichzerfällen mal vergleicht, muss man doch sagen, ist das nicht schlecht gemanagt worden. Es hat dann den Einsatz in Afghanistan gegeben, der sicherlich einen traurigen und verständlichen Ausgangspunkt in dem Terroranschlag von New York gehabt hat, der aber völkerrechtlich mindestens problematisch gewesen ist, weil nämlich hier ein Terroranschlag zu einem kriegerischen Akt umdefiniert worden ist und dieser sogenannte kriegerische Akt dann die Legitimation für einen Angriff auf einen anderen Staat geliefert hat. Das ist völkerrechtlich mindestens fragwürdig. Ich will das jetzt nicht im Detail hier ausbreiten, aber Man kann sich schon Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, einen ganzen Staat anzugreifen, um letztlich Osama bin Laden zu fassen. Man kann sich insbesondere Gedanken darüber machen, ob dieser Angriff auch erfolgt wäre, wenn er nicht geostrategisch durchaus im US-amerikanischen Interesse gelegen hat. Das ist Spekulation. Aber ich will weitergehen. Es hat auch einen Angriff auf den Irak gegeben, in dem sich Deutschland zu Recht, wie ich meine, nicht beteiligt hat, der gleichfalls völkerrechtlich nicht in Ordnung war und möglicherweise nicht so schlecht in geostrategische Überlegungen der US-Amerikaner gepasst hat. Es hat Unterstützung von Umstürzen in Nordafrika gegeben, Eingriffe auch in Libyen, in Ägypten, in Syrien, nicht durch einen heißen Krieg, aber doch durch finanzielle Unterstützung, durch geheimdienstliche Unterstützung etc. Auch in Syrien sind ganz klar russische Interessen betroffen gewesen. In Syrien liegt der einzige russische Mittelmeerhafen in Tartus und die Russen müssen befürchten, dass ihnen dieser Mittelmeerhafen verloren geht, was strategisch deshalb von Relevanz ist, weil Tartus als Mittelmeerhafen die Möglichkeit bietet, relativ schnell zumindest geheimdienstlich Informationen, aufklärerische Informationen im Nahostraum zu bekommen. Und es hat davor, und das ist der schwarze Fleck auf der deutschen Weste, ein Eingreifen in Jugoslawien gegeben, von dem heute die damals beteiligten Politiker selbst sagen, es war zweifelsfrei völkerrechtswidrig. Es war möglicherweise unter bestimmten Umständen humanitär zu rechtfertigen, aber es war zweifelsfrei völkerrechtswidrig. Und wenn wir uns ansehen, was dort passiert ist, dann ist auch dort wieder ganz klar eine Aktion gerichtet gegen Serbien, den alten russischen Verbündeten, erfolgt. Und nun kann man sich auch dort natürlich so seine Gedanken machen, welche geostrategischen Interessen möglicherweise zumindest auch eine Rolle gespielt haben könnten und warum das ein oder andere eventuell nicht ganz ungelegen kam. Und wenn man diese ganzen Vorfälle mal addiert, dann stellt man fest, dass Russland quasi eingekreist worden ist, sowohl in Asien, aber insbesondere auch von Europa aus. Es hat einen Zangengriff gegeben über einen Zeitraum von fast 25 Jahren. Und nun haben wir erlebt, dass in Kiew Separatisten aufgestanden sind, mit Sicherheit auch aus dem Land heraus getragen, aber es deutet doch wohl einiges darauf hin, dass die Europäische Union und einige NATO-Staaten nicht vollständig unbeteiligt gewesen sind. Ich vermute, dass die Russen genauso wenig unbeteiligt waren. Das sage ich auch gleich dazu. Ich halte die Russen keinesfalls für die besseren Menschen, sondern sie haben lediglich an der einen oder anderen Stelle vielleicht weniger Möglichkeiten in den vergangenen 25 Jahren gehabt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie weniger aktiv waren oder nur dort aktiv waren, wo es das unmittelbare Umfeld eben zuließ. Und nun kommen wir in der Situation, wo sich Russland durch den möglichen Wegfall des Krimhafens einer neuen strategischen Bedrohung gegenüber sieht. Weil nämlich der Wegfall dieses Krimhafens tatsächlich ein schwerer Einschnitt in die Möglichkeiten zum Eingreifen außerhalb der ursprünglichen russischen Sphäre ist. Etwas, was sich die Amerikaner mit Sicherheit auch nicht bieten lassen würden, dass man ihnen diese Möglichkeiten aus der Hand schlägt. Und genau diese Gefahr besteht nun plötzlich für die Russen. Und sie haben plötzlich die Möglichkeit, die militärische Möglichkeit, dort einzugreifen. Und was tun sie? Sie greifen völkerrechtswidrig, darauf möchte ich Wert legen, sie greifen völkerrechtswidrig ein und annektieren die Krim. Das ist nicht schön, aber es ist aus der Geschichte, wenn man die vergangenen 25 Jahre sich ansieht, nicht sonderlich überraschend, sondern es ist eigentlich die logische Reaktion. Und das ist Das ist das, was wir von westlicher Seite erkennen müssen. Wir stellen uns hier hin, zeigen mit dem Zeigefinger, erklären Putin zu einem bösen Buben und vergessen vollständig, was wir selbst die vergangenen Jahre getan haben und dass das möglicherweise Teil einer Reaktion auf das ist, was wir die vergangenen Jahrzehnte getan haben. Ich möchte das damit nicht schönreden. Das, was dort in der Krim passiert ist, ist Unrecht. Das bleibt es auch, egal was vorher passiert ist. Gar keine Frage, das ist ein Unrecht an der ukrainischen Bevölkerung auf der Krim. Denn auch ein Referendum, egal mit welchem Prozentsatz es ausgeht, unter dem Schutz russischer oder sonst welcher Truppen, ist mit Sicherheit kein freies Referendum. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir stehen jetzt vor einer ganz gefährlichen Situation. Wir stehen vor einer Situation, dass Russland das sogenannte Budapester Memorandum verletzt hat. Das Budapester Memorandum, in dem Russland der unabhängig werdenden Ukraine zugesichert hat, die territoriale Integrität. Und zwar als Gegenleistung für den Verzicht auf Atomwaffen der Ukraine. 1994 ist diese Zusage gemacht worden. Und Garantiemächte dieses Budapester Memorandums sind Großbritannien und die USA. Da gibt es auch Parallelen in der Geschichte. Da kann einem ganz übel werden, wenn man daran denkt. Und wir haben derzeit eine ukrainische Regierung, die nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Teil des Problems, weil sie selbstverständlich von dem russischen Teil der Bevölkerung nicht akzeptiert wird, weil sie aber auch vom ukrainischen Teil der Bevölkerung nur bedingt akzeptiert wird, weil sie korrupt ist, weil sie aus Faschisten besteht zum Teil und weil sie eigentlich all das in sich vereint, was wir als Deutsche, als Europäer ablehnen sollten. Wir haben uns diese Regierung aber inzwischen offiziell, ja, ich möchte sagen, fast zum Partner erhoben. Und mit dieser Regierung werden wir in der Ukraine nicht zufrieden gelangen, sondern wir werden dort einen Bürgerkrieg erleben, in dem der Westen, die Russen, die Ukrainer und ich weiß nicht wer noch alles seine Interessen wird wahren wollen. Und wozu das alles dann führen kann, das will ich Ihnen hier nicht beschreiben. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir als Deutsche, die wir ein ausgesprochen gutes Verhältnis nach wie vor zu den Russen haben, weil wir ehrliche wirtschaftliche Interessen haben mit den Russen, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben mit den Russen und weil wir andererseits eine Westbindung haben, sodass wir letztlich für beide Seiten zu einem ehrlichen Makler werden könnten. Und ich glaube, dass wir ein ehrlicher Makler in der Hinsicht werden sollten und könnten, dass wir darauf hinwirken, dass wir in der Ukraine das bekommen, was wir 1989 in der DDR bekommen haben, nämlich runde Tische unter Beteiligung aller gesellschaftlicher Gruppen, der Russen, der Ukrainer, der religiösen Kräfte, der Krim-Tataren, um eine Volksabstimmung in der gesamten Ukraine zu bekommen. Und zwar eine Volksabstimmung, die dann ein wirklich offenes Ergebnis hat, weil sie frei ist. Frei ist von der Einwirkung der Europäischen Union, frei von der Einwirkung der NATO, frei von der Einwirkung der Russen. Und dann kann das Ergebnis heißen, dass wir einen weiterhin ungeteilten ukrainischen Nationalstaat haben. Dann kann das Ergebnis heißen, dass wir einen zweigeteilten oder mehrgeteilten föderalen ukrainischen Staat bekommen. Oder dann kann das Ergebnis eben auch heißen, und das gehört dazu, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, auch das akzeptieren wir als Alternative für Deutschland, dann kann das auch heißen, dass es am Ende zwei ukrainische Staaten geben wird. Einen russisch geprägten ostukrainischen Teil und einen ukrainisch-westlich orientierten westukrainischen Teil. Ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, die Deutschland hat. Und ich sehe nicht, dass Deutschland seiner Verantwortung in dieser Frage derzeit gerecht wird. Im Gegenteil, die Welt hat lange auf ein Zeichen aus Deutschland gewartet, eben weil man weiß, welche besondere Beziehung wir auch zu Russland haben. Und ich kann nicht erkennen, dass Frau Merkel oder sonst irgendjemand aus dieser Regierung dieser Verantwortung bislang gerecht geworden ist. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen vielleicht noch, das Thema ist, wir sind ja bekannt dafür, ist eigentlich schon ein bisschen ausgelutscht, aber ich will es Ihnen doch noch kurz nahe bringen. Das Osterwunder. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Wir alle sind Zeugen eines Osterwunders geworden, nämlich des griechischen Osterwunders. Griechenland ist zurück an die Kapitalmärkte gekehrt und wird mit Geld zugeschüttet. Und das liegt daran, dass Griechenland völlig saniert ist, finanziell aus dem Gröbsten raus und überhaupt auf einem guten Weg. Und ich erzähle Ihnen das deshalb, weil das ganz plastisch aufzeigt, wie auch dort wieder in der Europäischen Union und bei der Troika getrickst wird. Denn Herr Schäuble hat uns erklärt, dass Griechenland deshalb so erfolgreich an die Kapitalmärkte zurückgekehrt ist. 2,5 Milliarden hat man eingesammelt. Die Anleihe war 8-fach überzeichnet, also die hätten auch 20 Milliarden einsammeln können. Weil Griechenland einen sogenannten Primärüberschuss erwirtschaftet. Das ist ja schon mal ein schöner Begriff. Was ist ein Primärüberschuss? Ein Primärüberschuss ist also das, was Sie erwirtschaften, wenn Sie von Ihren Einnahmen Ihre Ausgaben abziehen und so tun, als müssten Sie auf Ihr Haus und auf Ihr Auto keine Zinsen zahlen. Dann erwirtschaften Sie einen Primärüberschuss. Und wenn Sie das machen, dann wissen Sie, dann ist Ihre Bank begeistert und gibt Ihnen sofort einen neuen Kredit, richtig? Nun, bei Griechenland soll das jetzt so sein. Aber auch das ist leider noch gelogen. Griechenland erwirtschaftet nämlich keinen Primärüberschuss von 0,8%, wie behauptet wird, sondern tatsächlich hat Griechenland ein Primärdefizit von über 8%. Insgesamt sogar ein Defizit von deutlich über 12%. Erlaubt sind, das darf ich nochmal in Erinnerung rufen, nach den Maastricht-Kriterien 3. Nun, warum kommen diese unterschiedlichen Zahlen zustande? Herr Lucke hatte diese 8,7% errechnet, anstatt der 0,8% positiv. Warum kommt eine solche Differenz zustande? Nun, auch ein Primärdefizit kann offenbar sehr unterschiedlich berechnet werden. Man nimmt nämlich einfach Einmalzahlungen raus. Zum Beispiel sowas wie Bankenrettungen. Wir alle wissen, sowas passiert nur einmal. Auch in Griechenland und ganz besonders in Griechenland. Das ist zwar bislang die letzten 5 Jahre immer so gewesen, aber jetzt ist es einmalig und deshalb rechnet man das halt raus, muss das nicht mehr berücksichtigen, weil es in der Zukunft nicht mehr stattfindet. Nun, Sie stellen fest, es wird gelogen, betrogen, getrickst an allen Ecken. Und das, was man uns dort als Genesung des griechischen Staates, der griechischen Wirtschaft verkaufen möchte, das ist es eben nicht. Wir sind weit davon entfernt. Das griechische Defizit ist höher, als es jemals zuvor war. Und es wird auch weiter ansteigen, weil Griechenland eben weit davon entfernt ist, Schulden zurückzuzahlen und genau deshalb eben jetzt auch am Markt wieder neue Schulden aufnehmen muss. Und warum hat man dieses Geld den Griechen nun trotzdem geliehen, wo doch offensichtlich ist, dass das Defizit nach wie vor zu hoch ist? Nun, das ist recht einfach. Eben deshalb, weil vollkommen klar ist, dass am Ende die Europäische Zentralbank und damit zu 27% mindestens wir, alle die ausfallen, deren Anteilen übernehmen wir dann auch noch, dafür haften wird. Weil Herr Draghi eben, ich erwähnte es, erklärt hat, für 1 Billion Euro wird er Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und was sonst ihm noch so alles in den Weg kommt, aufkaufen, koste es, was es wolle, koste es, was es uns am Ende denn kosten wird. Und ich will vielleicht noch eine Besonderheit in Erinnerung rufen von der Rettung der Banken in Zypern, auch deshalb, weil das zeigt, wie sozial diese Europäische Union zurzeit ist. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Bankenrettung auf Zypern. Frau Merkel hat das damals kommentiert mit den Worten, das Prinzip der Verantwortung sei zurückgekehrt in die Euro-Rettung und in die Bankenrettung. Nun, was meint sie damit? Was ist denn das Prinzip der Verantwortung? Nun, wenn eine Bank pleite geht, dann haften zuerst die Eigentümer der Bank. So sollte man meinen, das ist eigentlich selbstverständlich. Die haben ihr Kapital investiert, die haben damit in den letzten Jahren viel Geld verdient. Und wenn die Bank pleite geht, dann verlieren sie eben ihre Aktien. Und danach haften die sogenannten erstrangigen Gläubiger, die großen Gläubiger, das sind meistens sogenannte institutionelle Investoren, die haften dann als zweites und zu allerletzt haften dann vielleicht noch die Sparer des jeweiligen Instituts. Und wer dann natürlich normalerweise überhaupt nicht haftet, ist der Steuerzahler, insbesondere nicht der Steuerzahler eines anderen Staates, das dürfte sich eigentlich von selbst verstehen. Das wäre so das, was ich unter dem Prinzip von Verantwortung verstehen würde. Nun, das Prinzip, was Frau Merkel als Prinzip der Verantwortung versteht, ist etwas völlig anderes. Auf Zypern ist nämlich Folgendes passiert. Die Eigentümer haben ihre Aktien behalten, mit einer einzigen Ausnahme. Es hat eine Bank gegeben, da haben die Eigentümer ihre Aktien verloren. Alle anderen Bankeneigentümer haben ihre Aktien behalten. Also diejenigen, die eigentlich zuerst haften sollten. Dann nehmen wir die großen institutionellen Anleger, die nachrangige Bankenanleihen gekauft haben, mit einem übrigens höheren Zinssatz. Und wenn Sie sich fragen, wo wohl die vielen russischen Milliardäre, die ja alle auf Zypern investiert hatten, wo die wohl investiert hatten, ob die ihr Geld auf dem Bankkonto angelegt hatten oder die höher verzinsten Bankpapiere gekauft haben, na, dreimal dürfen Sie raten. Nun, auch die sind nicht betroffen gewesen. Betroffen gewesen sind dann die Sparer. Wir sind jetzt bei Nummer 3. 1 und 2 waren nicht betroffen. Ich darf das nochmal in Erinnerung rufen. Die Sparer sind betroffen in der Tat. Die sind beteiligt worden. Und zwar haben die rund ein Drittel der Rechnung bezahlt. 2/3 der Rechnung haben ausländische Steuerzahler bezahlt. Unter anderem auch wir. Das ist das Prinzip der Verantwortung nach Frau Merkel. Das vielleicht als Schlusssatz heute. Mehr möchte ich Ihnen da nicht antun. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns am 25.05. und bis dahin unterstützen. Und ich hoffe, dass wir dann alle gemeinsam erfolgreich sind in Europa und bei den Kommunalwahlen. Herzlichen Dank.